Kapitel 10. Das Aufklärungsgespräch und die ärztliche Gesprächsführung. Übung 10.5. Hörverständnis. Das schwere Gespräch. Überbringen von schlechten Nachrichten. Zitate. Was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Afrikanisches Sprichwort. Dass man, wenn es in Wahrheit gelingen soll, einen Menschen zu einem bestimmten Ort zu führen, vor allen Dingen darauf achten muss, ihn dort zu finden, wo er ist, und dort anfangen. Dieses ist das Geheimnis in jeder Kunst des Helfens. Um in Wahrheit einem anderen helfen zu können, muss ich mehr verstehen als er selber, aber doch wohl in erster Linie das verstehen, was er versteht. Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph. Das Furchtbarste so sagen, dass es nicht mehr furchtbar ist, dass es Hoffnung gibt, weil es gesagt ist. Elias Canetti, Schriftsteller jüdischer Herkunft. Mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Albert Einstein. Wenn du sprichst, soll dein Reden besser sein als dein Schweigen. Arabisches Sprichwort. Auch wenn das Thema kompliziert ist, braucht das Gespräch darüber es nicht zu sein. Wenn es als schwer erlebt wird, dann nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil du versuchst, um etwas herumzureden. Bent Falk, dänischer Psychologe und Psychotherapeut. Die Menschheit zur Freiheit bringen, das heißt, sie zum Miteinander reden bringen. Karl Jaspers, deutscher Philosoph.